Es folgt ein Mitschnitt aus der Mediathek des Online-Stadtmagazins Monsters of Göttingen. Weitere Informationen im Internet unter monsters.blogsport.de. Willkommen zu unserer Broschüren-Vorstellungsveranstaltung, Vorstellung der Broschüre Die Shoah im Spielfilm. Mögen die einen oder anderen schon am Büchertisch gesehen haben. Unser Werk, das in den letzten Monaten in sehr intensiver Arbeit entstanden ist und das wir heute hier vorstellen wollen. Wir, das sind in diesem Fall die Arbeitsgruppe Shoah im Spielfilm, die zu 4/6 hier oben sitzt und zu 2/6 noch hier unten in der ersten Reihe. Und die OLAFA-Gruppe Offene Linke, Alles für Alle. Spielfilme über die Shoah sind, wer regelmäßig ins Kino geht, kann das nicht übersehen, ganz offensichtlich populär. Es gibt in stetiger Folge immer mehr davon, finden auch fast immer ein Massenpublikum, sind erfolgreich. Insofern ist es auch ohne jetzt allzu große wissenschaftliche Untersuchungen wohl ein nachvollziehbarer Schluss anzunehmen, dass solche Filme auch für das Geschichtsbewusstsein, was NS-Zeit und Shoah angeht, immer größere Bedeutung gewinnen. Das war ein Punkt, der sozusagen ganz am Anfang unserer Überlegungen stand. Der andere ist der, dass jetzt 65 Jahre nach, fast 65 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, immer mehr der letzten Überlebenden sterben oder schon gestorben sind und sich die Frage immer drängender stellt, wie denn künftig weiter die Erinnerung an die Shoah wach gehalten werden kann, wie weiter plastisch erinnert werden kann. Und auch vor dem Hintergrund gewinnen Filme möglicherweise natürlich auch eine zunehmende Bedeutung. Aus diesen ersten Überlegungen heraus haben wir uns gefragt oder haben uns überlegt, dass es sich lohnen könnte, mal genauer zu schauen, welche Geschichtsbilder denn eigentlich in diesen Spielfilmen vermittelt werden. Sich die Frage zu stellen, inwieweit Spielfilme überhaupt einem Ereignis wie der Shoah, dem einzigartigen, singulären Ereignis des nationalsozialistischen Vernichtungsprojekts der europäischen Jüdinnen und Juden gerecht werden kann. Und wenn ja oder zumindest jein, inwieweit denn solche Filme geeignet sein können, Spielfilme geeignet sein können, auch zu einer Auseinandersetzung mit diesem Verbrechen, mit dieser Vergangenheit beizutragen. In unserer Broschüre, die so aussieht und auf die wir sehr stolz sind und die uns sehr viel Arbeit gekostet hat, in dieser Broschüre haben wir zunächst einige grundsätzliche und einführende Texte, drei an der Zahl, um sagen wir, den Rahmen abzustecken und dann 9 ausgewählte Spielfilme detailliert vorgestellt, naja, so detailliert, wie das im Rahmen einer solchen Broschüre möglich ist, um mal genau zu gucken, was da eigentlich passiert. In dieser Veranstaltung heute wollen wir zumindest versuchen zu vermitteln, was denn jetzt in dieser Broschüre drinsteht, um natürlich, noch das gleich zu sagen, natürlich damit anzuregen, sie hinterher zu erwerben für 2 Euro dort hinten am Büchertisch bei dem freundlichen Herrn in Grau. Was wir heute hier vorhaben, das natürlich nur ein kleiner Überblick sein kann, ist eine dicke Broschüre und wir haben heute nicht so viel Zeit. Zunächst einmal zur Einleitung so ein kleiner geschichtspolitischer Rundumschlag, wie sich denn der Umgang mit der NS-Vergangenheit verändert hat seit 1945 bis heute und in welcher Wechselwirkung das möglicherweise mit Spielfilmproduktion stehen könnte. Naturgemäß das nur knapp, aber schon allein ist es wichtig, das deutlich zu machen, um klarzumachen, dass natürlich auch Filme über den NS nicht im luftleeren Raum produziert werden, sondern natürlich in einem Erinnerungskontext stehen. Und wir wollen damit auch deutlich machen, dass wir jetzt nicht unbedingt so mit einem pädagogischen Ansatz an die Sache herangegangen sind, sondern mit einem politischen. Das soll ein erster, hoffentlich nicht allzu langer Teil sein. Dann kommt ein zweiter Teil, den ersten Teil werde ich nochmal vortragen, den zweiten werden Lena und Sarah neben mir vortragen, sagen ein paar grundsätzliche Überlegungen, inwieweit denn die Shoah überhaupt generell darstellbar ist. Darüber gibt es ja nun schon seit langem Diskussionen und welche Probleme, Schwierigkeiten sich ergeben, wenn man sich denn nun an einer Darstellung im Film, im Spielfilm versucht. Diese theoretischen oder allgemeinen Überlegungen wollen wir noch deutlicher machen, plastischer machen, indem wir einige Beispiele aus Shoah-Filmen zeigen und erklären. das sind nicht allzu viele, drei sind es und eine weitere Szene, die wir uns Ihnen und euch ersparen und uns, sondern nur beschreiben wollen. In dem Punkt sei aber auch vorgewarnt, diese Szenen, zumindest einzelne davon, sind dem Thema angemessen oder dem, wie ist das Thema naturgemäß verursacht, natürlich nicht unbedingt leicht erträglich und sei vorgewarnt, wer sich dem nicht aussetzen möge, möchte, vielleicht ja, die Schlüsse zu ziehen, sich lieber dem, also dem zu entziehen. Genau, und dann versuchen wir uns noch ein kleines Fazit und dann am Ende, wenn wir das alles erzählt haben, was hoffentlich nicht länger als eine Stunde dauert, dann hoffen wir uns natürlich eine spannende Diskussion, Nachfragen, was auch im Umkehrschluss bedeutet, dass wir uns die Fragen, dass ihr und euch, sie und ihr euch die Fragen bis zum Ende aufspart bitte und sie dann stellt und nicht zwischendrin. Verschweigen, verleugnen und verharmlosen, also sind die Stichworte, die für die ersten Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg das Verhältnis der bundesdeutschen Mehrheitsgesellschaft zur NS-Vergangenheit beschreiben. Wenn damals, also von den 50ern angefangen, von NS-Verbrechen die Rede war, dann wurden sie allein Hitler und einer kleinen Clique von fanatischen Überzeugungstätern in die Schuhe geschoben. Es gab so gut wie keine strafrechtliche Aufarbeitung. Um eine besonders deutliche Zahl zu nennen, es gab 15 Millionen Wehrmachtssoldaten, die den Vernichtungskrieg geführt und überlebt hatten. Und von denen sind bis heute genau vier, nicht 4 Millionen, sondern 4 wegen im Ausland begangener Kriegsverbrechen von bundesdeutschen Gerichten verurteilt worden. Das Motto in den ersten Nachkriegsjahrzehnten hieß also Schlussstrich, Normalität um jeden Preis. Von Shoah und Vernichtungskrieg war einfach nicht die Rede oder ganz, ganz, ganz am Rande. Von deutschen Kriegsgefallenen und Vertriebenen dagegen war ständig die Rede, den wurde von Anfang an immer wieder gedacht. Wenn heutzutage behauptet wird, da sei irgendwie mal ein Tabu oder das sei ein Tabu gewesen, an deutsche Opfer zu erinnern, das ist hanebüchener Blödsinn. Das war das, was die 50er Jahre und danach bestimmt hat. Das spiegelt sich durchaus auch in der Filmproduktion der Nachkriegszeit. Da gab es durchaus den einen oder anderen Film über die jüngste Vergangenheit. Aber wenn dann in Form von Lanzerstreifen, also Filme über den Krieg mit, ja, die das Bild zeichneten von Hitler missbrauchten Wehrmachtssoldaten und irgendwie so eine dämonisch übermächtige Hitlerfigur, die für all das alleine verantwortlich ist. Natürlich für den Krieg und das Leid der deutschen Soldaten. Von Shoah war da nicht die Rede. In der DDR war das zwar alles ein bisschen anders, aber trotz alledem, auch da war die Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden kein Thema. Die waren konsequenter bei der Entnazifizierung, wenn auch nicht bis ins Letzte, aber waren natürlich konsequenter. Aber das DDR-Regime, die DDR-Ideologie schrieb die Schuld an Nationalsozialismus und Weltkrieg einseitig dem Monopolkapital zu. Also Faschismus sozusagen als ja, radikalisierte Form von Kapitalismus. Und das hatte den gleichen Effekt wie im Westen. Die breite Bevölkerung konnte sich sagen aus der Sache rausziehen, hatte damit nichts zu tun. Und mit diesem Selbstverständnis als antifaschistischer Staat konnte sich die Bund DDR selbst und tat es dann irgendwann auch explizit bei den Siegern der Geschichte einreihen und sich damit sowohl aus der Rechtsnachfolge des Deutschen Reichs entlassen, als auch aus der Verantwortung für die Shoah, was dann in der Folge bedeutete, dass überlebende Jüdinnen und Juden nur zähneknirschend als Opfer des Faschismus, also eine offizielle Bezeichnung, anerkannt wurden und Entschädigungszahlungen an Israel kategorisch bis zuletzt ausgeschlossen wurden. Es gab zwar zahlreiche Mahn- und Gedenkstätten in den ehemaligen Lagern, und es gab auch viele Gedenkveranstaltungen, aber da ging es eher um ja, abstrakte Rituale, Symbole und eine Überzeichnung, Heroisierung des kommunistisch-antifaschistischen Widerstands. Und auch das findet sich dann in der Filmproduktion wieder. Es gab da zwar früher Filme, die sich mit zum Beispiel den Lagern im NS auseinandersetzten, wie Nackt unter Wölfen, ein bekannter Film 1963 über ein Kind, das in Buchenwald von Häftlingen versteckt und gerettet wird. Kommunistischen Häftlingen natürlich. Also damit wurde zwar die NS-Vergangenheit auch früher und politischer ins Bild gesetzt als im Westen, aber auch da ging es eben nicht um die Shoah sondern eher in dem Fall um antifaschistische Solidarität und Widerständigkeit. Also Erinnerung ja, aber eine Form der Erinnerung, die dem Verdrängen und Vergessen, wer das wollte, nicht in die Quere kam. Zurück in den Westen, da bekam das bequeme Selbstbild der deutschen Mehrheitsgesellschaft als Opfer seit den 60er Jahren immer mehr Risse. Ein paar Stichworte: Auschwitz-Prozesse in den 60er Jahren, 68er-Bewegung und ihre kritischen Fragen. Später dann, 80er Jahre, alternative Geschichtswerkstätten, die vor Ort sagen, die lokale NS-Geschichte und Verantwortlichkeiten untersucht haben. Aber ein Massenphänomen oder ein Mainstream wurde die politisch-kritische Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen auch da eigentlich noch nicht. Dass es tatsächlich dieses Thema ein Massenpublikum fand, das dafür sorgte, ein Film, genauer gesagt eine Fernsehserie, Januar 1979 in der Bundesrepublik ausgestrahlt, US-amerikanische Fernsehserie Holocaust, vierteilig, und ein Medienereignis, das vorher und nachher nie wieder gegeben, gigantische Einschaltquoten bis zu 40%, Anrufe bei den Sendern, bei speziell eingerichteten, heute würde man Hotlines sagen, Anfragen bei Bundes- und Landeszentralen für politische Bildung nach Informationsmaterial, also es wühlte tatsächlich irgendetwas auf, gab aber natürlich auch die mindestens ebenso heftigen Gegenreaktionen, Stichwort Nestbeschmutzung, Brunnenvergiftung und die Schülerunion Bayern beispielsweise, CSU-nah, pöbelte vehement dagegen, dass die Serie nun ausgestrahlt würde und damit die Jugend, so sehr Jugend, ein einseitiges Schuldbekenntnis aufgenötigt würde und forderte, man könnte jetzt boshaft sagen, das ist fast wie heute, dass jetzt auch zum Ausgleich sozusagen jetzt auch eine Fernsehserie über das Schicksal der Vertriebenen folgen müsse. Und es gab sogar, auch das kaum bekannt, bei Münster und bei Koblenz haben terroristische Neonazis sogar Sendeeinrichtungen in die Luft gesprengt. Also das ging tatsächlich hoch her und war tatsächlich ein Einschnitt für die Bundesrepublik. Also innerhalb der Bundesrepublik ein Einschnitt, weil das Thema plötzlich erstmals ein Massenpublikum gefunden hatte und einfach nicht mehr verschwiegen werden konnte. Auch wenn die meisten Menschen das nach wie vor tun wollten und taten. Und außerhalb der Bundesrepublik ist es bei dieser Serie sagen ein Meilenstein, weil sie der Auftakt war für die Bearbeitung der Shoah als in fiktiven Filmen, Spielfilmen, als Thema für massenkulturelle Produktionen. Und zwar indem also dieses eigentlich unbegreifliche Verbrechen wurde runtergebrochen auf Geschichten von individuellem Leiden, auf Einzelfälle, um es halt irgendwie greifbar zu machen, vermeintlich greifbar zu machen. Und es dauerte zwar dann noch bis 1993, Schindlers Liste, bis das dann so richtig, das Thema als Spielfilmthema seinen Durchbruch fand, aber seitdem geht es eigentlich fast kontinuierlich und mit steigender Frequenz immer weiter. Diese Konjunktur, die Spielfilme, die Shoah seit den 90ern haben, das steht eben auch im Zusammenhang mit Veränderungen im geschichtspolitischen, in der geschichtspolitischen Entwicklung der Bundesrepublik, beziehungsweise dann irgendwann des Vereinten Deutschlands. Nachdem noch die 80er Regierung Kohl sozusagen von so einer Oldschool-Linie beherrscht war, Schlussstrich, es reicht jetzt mal Normalität, wir wollen ein Land sein, wie alle anderen auch in der Welt, die Vergangenheit soll ruhen, Stichwort Gnade der späten Geburt, hat Kohl 1984 verkündet, als er in Israel war auf einem Staatsbesuch, Botschaft, er und damit eigentlich auch fast alle anderen Deutschen seien jetzt mittlerweile zu jung, also zu spät geboren, um irgendwie noch was mit der Sache zu tun zu haben und jetzt sei er deswegen mal gut. Diese Art, zu einer vermeintlichen Normalität zu kommen, änderte sich erst mit der Wiedervereinigung, dem Vereinten Deutschland, aber vor allem 1998 mit der Machtübernahme von Rot-Grün in Berlin. Seitdem haben sich die Vorzeichen verändert. Seitdem ist es in der deutschen Erinnerungspolitik üblich geworden, die Nazi-Verbrechen nicht mehr zu verschweigen, sondern sich immer wieder zu ihnen zu bekennen. Wurde beispielsweise jetzt sogar im vergangenen Jahr, 9. November, 20 Jahre Mauerfall, also selbst da, bei der ja den Erinnerungsveranstaltungen ging die Erinnerung an den 9. November 1938 nicht völlig unter, zumindest als Stichwort taucht es immer noch mal auf, was wiederum nichts daran änderte, dass der Tag als reiner Freudentag gefeiert wurde. Also es hat dann so ein bisschen was von pro forma, aber es kam immerhin vor. Also es mag ja sein, dass diese Erinnerung durchaus den ein oder anderen Politikern, Politikerinnen tatsächlich auch in irgendeiner Weise am Herzen liegt. Das kann man ihnen jetzt gar nicht absprechen, so pauschal. Aber es erfüllt vor allen Dingen auch eine Funktion. Deutschland gedenkt offensiv und präsentiert sich damit als geläutert, also sagen, hat aus der Vergangenheit gelernt und hat damit sagen, ist damit moralisch berechtigt, die führende Rolle in der Welt zu beanspruchen, die es haben will und die es mittlerweile ja auch hat. Und das, also besonders plakativ, kann man das immer wieder deutlich machen am Kosovo-Krieg 1999, der erste Angriffskrieg deutscher Soldaten nach 1945. Und da war zuerst, also kurz vorher, ließ der damalige Verteidigungsminister Scharping, falls sich irgendjemand noch an den erinnert, Bundeswehrsoldaten in Uniform durch die KZ-Gedenkstätte Auschwitz marschieren, um dann zu verkünden, die Botschaft sei, wo Menschenrechte verletzt werden, da müssen wir eingreifen und deswegen tun wir das auch im Kosovo. Und das Zitat von damaligen Außenminister Fischer, dass der dem Grünen Parteitag die Zustimmung zum Kosovo-Krieg damit abtrotzte, zu sagen, die Lehre aus der Vergangenheit sei nicht nur nie wieder Krieg, sondern eben nie wieder Auschwitz. Also sprich die Benutzung der deutschen Vergangenheit, um in dem Fall einen Krieg zu rechtfertigen. Und den ersten Krieg, wohlgemerkt. Das heißt also, an die Stelle des alten Verschweigens, Verleugnens, Verdrängens ist also seit einigen Jahren, rund 10 Jahren, ein eher lautes Reden und Opfergedenken geworden. Aber das, so meinen wir, ist nur scheinbar das Gegenteil von dem, was vorher war. Denn das Ziel bei alledem ist eigentlich dasselbe wie vorher. Die Shoah soll und die Vergangenheit soll Deutschland nicht länger behindern. Man verzeiht sich sozusagen selbst und die Bürde der Vergangenheit, die es mal gab, soll eher sozusagen umgemünzt worden zu einem Vorteil, weil man daraus gelernt hat angeblich und damit ist man sozusagen moralisch sogar noch überlegen. Ein Schlussstrich, wenn man so will, mit anderen Mitteln. Rot-Grün hat es geschafft, Strömungen im geschichtspolitischen Feld in Deutschland miteinander in Einklang zu bringen, die eigentlich vorher unvereinbar schienen. Das zum einen sozusagen das, ja, sagen wir mal, linksliberal, zivilgesellschaftlich geprägte Erinnern an eben die Menschen, die von den Nazis entrechtet, verfolgt, ermordet wurden. Das ist sozusagen an der Oberfläche zumindest heute Konsens. Und nur mit dem Unterschied, dass das, was einst von Gedenkstätten oder Geschichtswerkstätten erkämpft werden musste, heute, wie gesagt, auch ganz anderen Zielen dienen soll, eben instrumentalisiert wird für andere politische Ziele, machtpolitische Ziele. Und dieses offensive Erinnern an die Opfer der Nazis ergibt sozusagen auch die Legitimation dafür, dass auch das, was früher in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik vorherrschend war, nämlich das Gedenken an die eigenen Opfer, also die deutschen Opfer, Bombenopfer, Vertriebenen, Wehrmachtsgefallenen, dass das munter weiterleben kann und zu so einem, ja, also im Grunde so ein Bild übrig bleibt, alle waren irgendwie Opfer und Täter bleiben so gut wie keine übrig, außer ja, Hitler und einige wenige um ihn herum. Und einen weiteren Dreh findet dann diese Gleichmacherei auch noch dadurch, dass gerne dann auch noch Opfer oder Verfolgte in der DDR, also SED-Opfer, dann auch noch mit reingerührt werden und die nun auch noch irgendwie genauso verfolgt sind wie alle. Und dieses, verdichtet sich in der Formel von den zwei deutschen Diktaturen und das ist eine Formel, die auch der offiziellen Gedenkstättenkonzeption des Bundes 2008 vom Bundestag beschlossen, zugrunde liegt. Und das ist natürlich, also gerade diese Gleichsetzung DDR-NS ist natürlich schlicht geschichtsklitternd, geschichtsverfälschend. Aber es ist halt bequem, weil man sich in so einem, alle sind irgendwie Opfer und man selbst erst recht, das ist einfach bequem, das tut nicht weh. Und deswegen kann man halt auch die Erinnerung an die schrecklichen Verbrechen, an die Massenvernichtung der Jüdinnen und Juden sozusagen aushalten. Das wird, diese Gleichsetzungen werden durch die mediale Inszenierung von Shoah und Nationalsozialismus mindestens bestärkt, wenn nicht zum Teil auch produziert. Die beliebten ZDF-Dokumentationen von Guido Knopp, History-Serie, Hitlers Helfer und so weiter, finden auch ein riesiges Publikum, auch in Millionenzahl zu bester Sendezeit. Und Herr Knopp und seine Redaktion scheuen nicht davor zurück, auch ehemalige SS-Leute einfach als neutral, als Zeitzeugen auftreten zu lassen, genauso wie Überlebende aus Konzentrationslagern beispielsweise. Und dann steht das alles irgendwie gleichberechtigt nebeneinander, alle irgendwie Opfer. Das ist, wie gesagt, höchst komfortabel, weil Versöhnung mit der Vergangenheit tut nicht mehr weh. Also wenn man sich das anschaut, gerade auch die Shoah, dann wirkt das eher so ein bisschen nach, ja, gruselig, Horror, aber nichts, was irgendwie jetzt, ja, noch schmerzt. Gut, Filme über den NS, die jetzt nicht im engeren Sinne mit der Shoah zusammenhängen, haben auch Konjunktur, das hatte ich eingangs nicht erwähnt. Vom Untergang über Dresden, die Flucht, das geht ja in noch größerer Frequenz. Und es ist schon auffällig, dass in diesen Filmen sozusagen das Gemeinsame ist, dass es um deutsche Opfer geht. Und dann wundert es auch nicht, dass diese Filme natürlich besonders populär sind. Spielfilme aus deutscher Produktion, in denen es um die Shoah geht, sind bis heute rar, ausgesprochen rar. Aber auch wenn sie aus anderen Ländern stammen, werden sie hierzulande zwangsläufig vor dem Hintergrund dieses geschilderten, alle sind irgendwie Opferdiskurses gesehen. Egal, was jetzt sich die Macherin der Filme gedacht hatten. Und das ist auch, sagen, der Blick, unter dem wir diese Filme angeschaut haben. Weniger, was ist jetzt, also auch manchmal, was ist das Anliegen, sondern aber auch, wie passen diese Filme, wie werden diese Filme hier in Deutschland vor dem Hintergrund der geschichtspolitischen Verhältnisse gesehen? Welche Themen, welche Bilder können da andocken? Wie gesagt, die Absichten der Macherin können ganz andere gewesen sein, müssen gar nicht in dieses jetzt gerade gezeichnete Bild passen, aber das ist das Fatale, sie müssen, es ist gar nicht unbedingt gesagt, dass nicht auch die Macherinnen, auch in den USA oder wo immer die Filme herkommen, nicht auch heute ein verzerrtes Bild der Shoah haben und wiedergeben, denn auch weltweit oder in Europa und weltweit hat sich der Blick auf die Shoah verändert. In Europa sind Shoah und Zweiter Weltkrieg zu so etwas wie Gründungsmythen eines demokratischen und wehrhaften Europas geworden. Im Jahr 2000 gab es in Stockholm das International Forum on the Holocaust mit 40 teilnehmenden Staaten und die teilnehmenden EU-Länder verabschiedeten da eine Erklärung, in der sie die Vermeidung einer neuen Shoah zur gemeinsamen Grundlage des europäischen Gedächtnisses erklärten und damit aber auch explizit sich militärische Interventionen in aller Welt vorbehielten. Also da ist dann wieder so der Nexus und nicht nur auf deutscher Ebene, sondern auch europäisch. Und weltweit, also sozusagen im Sinne einer Globalisierung oder Universalisierung der Shoah, auch das findet sich, denn auch Außenminister Fischer stand nicht alleine mit seinem Verweis auf Auschwitz, als es um den Kosovo-Krieg ging. Das tat US-Präsident Clinton ganz genauso. Und immer mehr entwickelt sich die Shoah zu irgendetwas wie einer, ja, also von einem vorbildlosen und einzigartigen, also singulären Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschland eben zu einer, ja, etwas austauschbaren, beliebigen Chiffre, einem Code für das Böse schlechthin. Und ist sozusagen ein Synonym für Menschheitsverbrechen von allen und überall. Und auch das ist etwas, was sich in den Filmen, die wir untersucht haben, in Teilen jedenfalls wiederfindet. Und zu den Filmen konkret und was ich dazu, oder erstmal allgemein, aber dann auch konkret, was ich an Problemen bei der Darstellung finde, das sagen jetzt Lena und Sarah. Genau, jetzt geht es um die Darstellbarkeit. Ich hoffe, ich kann laut genug reden, sonst müsst ihr mir das halt sagen, wenn ich zu leise werde. Also, genau, wir kommen dabei jetzt zu Fragen, wie wird filmisch erzählt, welche Probleme gibt es dabei? Das bewegt sich also zunächst auf einer ästhetischen Ebene, womit aber eben gerade nicht gesagt sein soll, dass das ästhetische Herangehensweisen keine politischen Herangehensweisen seien. Also ja, das bezieht sich dann beispielsweise auf Geschichtsbilder, Weltbilder, Wahrnehmungs- und Denkstrukturen, Kommunikationsformen oder was Kunst auch sonst noch alles sein kann. Dann beinhaltet das die Frage danach, welche Auswirkungen die kulturindustrielle Konsumierbarkeit von Filmen über die Shoah dann auf die Auseinandersetzung mit der Shoah haben kann und wo eine Denkanstrengung noch ansetzen kann. Genau. Filme wollen etwas darstellen und bei jeder Form der Darstellung geht es irgendwie darum, eine bestimmte Wirkung zu erzeugen, eine Idee ausgedrückt zu kriegen, die beim Publikum ankommen soll. Aber wie kann ein historisch einmaliges und vorbildloses Ereignis wie die Shoah dargestellt werden? Etwas, das man sich nicht vorstellen kann. Ja, einige Filmemacherinnen haben diese Fragen ja schon für sich beantwortet, weil, wie wir wissen, gibt es diese filmischen Umsetzungen. Und deshalb finden wir auch, dass es darum gehen muss, sich kritisch mit der Art und Weise dieser Darstellungen auseinanderzusetzen und den Geschichtsbildern nachzuspüren, die dabei gezeichnet werden und die auf jeden Fall auch im kollektiven Erinnern eine Rolle spielen. Die angedeuteten Fragen spielen eine Rolle in der literarischen, philosophischen und irgendwie theoretischen Auseinandersetzung mit der Shoah und überhaupt auch in der Auseinandersetzung mit sprachlichen und filmischen Bildern. Der wohl bekannteste und auch meist zitierte Beitrag zur Debatte kommt von Theodor W. Adorno. Und es ging ihm bei seinen Überlegungen auch darum, ob Kunst über und nach Auschwitz möglich sei oder ob jeglicher Versuch die Gefahr beinhaltet, noch aus dem Leiden Genuss herauszupressen. Detlef Clausen stellt fest, dass die aufklärerisch gemeinten Darstellungen in einen neuen Mythos umschlagen. Statt Erkenntnis zu bringen, geht es nur um die Darstellung. Denn in der massenmedialen Kommunikation wird aus der Shoah ein Artefakt gemacht, wie er es nennt. Und dieses Artefakt ermöglicht erst das Erzählen. Das psychisch kaum zu ertragende Vergangene wird dadurch in eine handhabbare Wirklichkeit transformiert. Ja, zentrales Thema der ganzen Debatte um die Darstellbarkeit ist die Unzulänglichkeit der Sprache. Also für das, was da dargestellt werden soll, hat unsere Kultur eigentlich keine Begriffe hervorgebracht. Und da Auschwitz einmalig ist, weiß eigentlich niemand, wie man darüber angemessen sprechen kann. Der Überlebende und Schriftsteller Primo Levi macht das folgendermaßen deutlich, also ich zitiere kurz: Als wäre der Hunger in Auschwitz mit dem vergleichbar, den man verspürt, wenn man eine Mahlzeit ausgelassen hat. Zitat Ende. Ja. Ein anderer Zugang zu diesen Fragen spürt der Problematik auf der Ebene der historischen Forschung und der Zeugenschaft nach. Und dabei muss die Möglichkeit der Darstellung in Frage gestellt werden, weil die einzigen, die die Massenvernichtung bis zur allerletzten Konsequenz erfahren haben, eben die Ermordeten sind. Hier möchte ich auch noch ein Zitat anbringen von Giorgio Agamben. Er formuliert: Die wirklichen Zeugen, die vollständigen Zeugen, sind diejenigen, die kein Zeugnis abgelegt haben und kein Zeugnis hätten ablegen können. Es sind die, die den tiefsten Punkt des Abgrunds berührt haben. Zitat Ende. Ja, und zusätzlich konnten auch viele der Überlebenden irgendwie ihre Erlebnisse nicht so weit verarbeiten, dass sie sie überhaupt hätten erzählen können. Und deswegen muss hier auf die großen und zahlreichen Lücken in der Erzählung über die Vernichtung hingewiesen werden. Das gilt auch für die Bildlichkeit, denn es ist gerade ein Teil der Shoah, dass es über die Vernichtung keine Bilder gibt und dass das Bildmaterial eben seinerseits verhindert und vernichtet wurde. Die Forderung nach einem Bilderverbot wird nicht zuletzt aber auch mit der Würde der Opfer begründet. Gemeint ist, dass ihre Entmenschlichung sich wiederholt, wenn ihr Leiden und Sterben detailliert vorgeführt wird und damit der Schaulust des Publikums ausgeliefert wird. Ja, zu den entschiedensten Verfechterinnen eines Bilderverbots gehört zum Beispiel der Dokumentarfilmer Claude Lanzmann. Er findet, ein Film muss immer die Grenzen einer bildlichen Darstellung des Grauens mitdenken und es darf gar nicht erst versucht werden, eine realistische Darstellung überhaupt zu erzeugen, weil das unmöglich ist. Wer es tut, macht sich der schlimmsten Übertretungen schuldig, sagt Lanzmann. Denn das bedeutet unausweichlich eine Trivialisierung des halt unvorstellbaren Leids der Shoah. Genau. Manche sehen in der fiktionalen Darstellung aber auch Chancen. Beispielhaft sei an dieser Stelle die Schriftstellerin Ruth Klüger genannt. Sie sieht in fiktionalisierten Darstellungen auch die Chance, nach Erklärungen zu suchen und damit eine Wiederholung von Auschwitz verhindern zu können. Ja, jetzt wollen wir noch auf den Aufbau solcher Filme ein bisschen näher eingehen. Also die Frage dabei ist, wie wird das, was sich nicht vorstellen lässt, darstellbar zu machen versucht, wie zu begreifen, wie zu erfassen? Mit welchen Codes und Bildern, mit welcher Sprache, mit welchen Metaphern, mit welchen Erzählmustern und welchen Spannungsbögen versuchen Filme die Shoah darzustellen? Und welche Probleme bringt das dann eben mit sich? Das noch zu sagen, die Darstellung der Shoah und damit auch die angedeutete Debatte über die Darstellbarkeit ist natürlich nicht nur jetzt auf Filme, Bilder und Romane begrenzt, auch wissenschaftliche Texte oder Ausstellungen in Museen erzeugen Bilder in den Köpfen der Leserinnen und Besucherinnen und gerade Ausstellungen folgen auch immer einem Narrativ, das auf bestimmte Einstellungen und Reaktionen im Publikum abzielt. An dieser Stelle wollen wir uns jedoch auf die künstlerischen Umsetzungen beschränken. In der Literatur ist es verbreiteter als im Film, die Grenzen der Darstellbarkeit in das eigene Medium mit einzubauen. Also die Sprache kann zum Thema gemacht werden. Die Formen und Normen, die konventionell und klassisch in Literatur sind, können hinterfragt werden und aufgebrochen werden. Und oft ist Literatur über die Shoah von Überlebenden verfasst und hat autobiografische Züge. In verschiedenartiger Weise wurden seit den 80er Jahren Sprache und Darstellbarkeit bedacht und Erinnern und Gedächtnis auch mit thematisiert, statt nur Geschichte zu inszenieren. Ein bekanntes Beispiel ist wohl die Graphic Novel Maus von Art Spiegelmann, wo eben die Rahmenhandlung den Prozess des Schreibens selbst auch mit aufzeigt. Ja, einen solchen reflektierenden Bruch hat es in der Geschichte des kommerziellen Kinos nicht gegeben. Die Literatur hat begonnen, sich mehr und mehr über die Grenzen auch der Darstellbarkeit Gedanken zu machen. Gleichzeitig wurden aber die filmischen Bilder eigentlich immer rücksichtsloser, bis eben sogar Gaskammer-Szenen auch auf die Leinwand gebracht wurden. Ja, jetzt kann man sich fragen, auch warum das so ist. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass die filmischen Bilder eingängiger sind oder leichter verbreitet werden können, weil sie nicht übersetzt werden müssen oder so. Aber das ist dann nochmal eine andere Frage, auf die wir hier nicht weiter eingehen. Stattdessen gehen wir jetzt auf die konkrete Funktionsweise der Filme noch näher ein, ja, indem wir uns den Spielfilm-Narrativen und den Gesetzen des Spielfilms widmen. Die meisten kommerziellen Spielfilme folgen Spielfilmnarrativen, da sie eine Geschichte erzählen wollen. Das heißt, sie erfüllen erstmal ein kulturell festgelegtes, bekanntes Erzählschema. Einer der gängigsten Plots wäre etwa sowas wie: Die Hauptfigur wird aus ihrem bisherigen Leben herausgerissen, gerät in Schwierigkeiten oder Not, schöpft irgendwann Hoffnung, wird noch einmal zurückgeworfen und schließlich in einem großen Showdown gerettet. Derartige Schemata wiederholen sich leicht variiert in den meisten Filmen und erzeugen so eine unbewusste Erwartungs- und Rezeptionshaltung beim Publikum. Spielfilme über die Shoah unterscheiden sich darin nicht von anderen Filmen. Bei ihnen wirkt jedoch dieser Rückgriff auf bekannte Erzählschemata problematisch. Wenn von der Shoah nicht anders erzählt wird, als es in einem x-beliebigen Unterhaltungsfilm der Fall ist, erscheint die antisemitische Vernichtung so verstehbar wie jede andere Geschichte auf der Leinwand. Denn ein dargestelltes, konkretes Einzelschicksal mit seinem individuellen Leid kann dann vermeintlich nachvollzogen werden. Es scheint begreifbar und kann von den ZuschauerInnen derart verallgemeinert werden, dass es sich als gesamtes Bild der Shoah festsetzt. So gewinnt man dann den Eindruck, auch das Ausmaß, das Gesamtbild der industriell organisierten Tötung erfassen und verstehen zu können. Das Unbegreifliche wird somit konsumierbar gemacht, indem es der dem Publikum vertrauten Vorstellungswelt von massenmedialen Mythen ähnlich gemacht wird. In dieser Logik braucht die Erzählung einen Spannungsbogen, eine stimmige Geschichte, eine logische Handlung und Reihenfolge, also einen Sinn. Mithilfe der ästhetischen Form wird eine Ordnung hergestellt, eine sinnhafte Struktur oder Aussage. Dass der systematischen Vernichtung der Jüdinnen und Juden jedoch keinerlei Sinn abgerungen werden kann, lässt sich innerhalb dieser klassischen Erzählschemata nicht ausdrücken. Jegliche Bezugnahme auf ein aufklärerisches Kunstverständnis oder eine fortschrittsgläubige Kultur muss scheitern und somit zur Banalisierung führen. Dadurch, dass in den Filmen trotzdem auf klassische Narrative zurückgegriffen wird, besteht hier die Gefahr, dass das Leiden der Opfer einen nachträglichen Sinn zugeschrieben bekommt. Noch der tiefste Abgrund kann als ein Schritt auf dem verworrenen Weg zur vom Publikum herbeigesehnten Rettung verstanden werden. Oder ermöglicht den ZuschauerInnen zumindest das Mitfiebern ums Überleben. Um derart erzählen zu können, werden außerdem Zusammenhänge personalisiert, das heißt historische Sachverhalte vereinfacht, indem sie durch Figuren symbolisch dargestellt werden. Als Beispiel könnte man sowas nehmen wie: Die junge Jüdin wird vom bösen Deutschen verfolgt. Das soll dann die komplexe Verfolgungssituation widerspiegeln, wird aber zwangsläufig eben den historischen Ereignissen nicht im geringsten gerecht. Stattdessen wird die Shoah durch das Herunterbrechen auf einen überschaubaren Personenkreis und eine eingängige Handlung konsumierbar, also vermeintlich verständlich gemacht und fügt sich nahtlos in unsere Sehgewohnheiten ein. Darüber hinaus funktioniert ein gewohnter Spielfilm meist über eine beabsichtigte Identifikation der Zuschauerin mit den Hauptfiguren. Die Zuschauerinnen werden emotional stärker eingebunden, sodass ein Einfühlen und Mitfühlen ermöglicht wird. Auch dies bringt dann bei den Spielfilmen über die Shoah Probleme mit sich, denn in die Leiden, denen die Opfer dieser beispiellosen Vernichtungstat ausgesetzt waren, kann sich niemand einfach so einfühlen, indem sich auf irgendeine vergleichbare Erfahrung berufen wird. Wir hatten eben schon das Zitat von Primo Levi, als wäre unser Hunger vergleichbar mit dem Hunger in Auschwitz. Darüber hinaus ist dieser Anspruch gerade in Deutschland gefährlich. Die Identifikation mit den Opfern bietet deutschen Kinogängerinnen womöglich die Möglichkeit, sich aus der TäterInnen-Nation quasi herauszufühlen. Auch durch andere Mittel zielen konventionelle Spielfilme auf Gefühle ab, sei es durch die Dramaturgie, durch die Zeichnung der Figuren oder etwa durch Musik. Die Darstellung der Shoah wird auf diese Weise zusätzlich emotional aufgeladen und nicht selten sogar verkitscht. Weinende Geigen, wie etwa bei Der Junge im gestreiften Pyjama, untermalen diesen Schrecken dann. Oder etwa die gewaltsame Trennung von Müttern und Kindern soll dann die Dramatik unterstreichen. Techniken, die wir aus dem allgemeinen und gewohnten Repertoire der Gefühlserzeugung kennen, die in Liebes- oder Katastrophenfilmen genauso zum Einsatz kommen. Diese Identifikation mit den Opfern kann dann verhindern, dass ZuschauerInnen eine reflektierende Ebene einnehmen, die für die Beschäftigung mit dem Thema unabdingbar ist. Anstatt die Denkanstrengung zu unternehmen, einen historischen Zusammenhang herzustellen, sitzt das Bewusstsein der Macht der Bilder auf, die der Film liefert. Detlef Clausen sagt dazu: Die Bilder drohen, das Bewusstsein einzunehmen, gegen den Gedanken abzusperren durch die Emotionalisierung von Auschwitz. Dies wird auch dadurch erleichtert, dass viele Spielfilme über die Shoah Geschichten des Überlebens erzählen, die sich auch als Escape Stories bezeichnen lassen. Es wird zwar der Tod von Menschen gezeigt, doch am Schluss steht trotzdem eine Art Happy End, weil die Hauptfigur oder die Hauptfiguren die Schrecken der Verfolgung und der Konzentrationslager überleben. Als Gefühl kann dann so ein gerade noch mal gut gegangen oder sogar ein so schlimm war es doch gar nicht zurückbleiben, weil eben das Leiden und Sterben der Millionen von Ermordeten nicht dargestellt wird und nicht dargestellt werden kann. Dies kann zu einer falschen Erträglichmachung der Shoah führen, vor allem wenn die Befreiung als Ende allen Leidens und Aufbruch in eine glückliche Zukunft gezeichnet wird, wie etwa bei Schindlers Liste. Das werden wir auch gleich nochmal, darauf werden wir nochmal eingehen. Dass selbst die, die überlebt haben, schwer traumatisiert sind und ihre Traumata sogar noch an die nächsten Generationen weitergeben, wird dabei ebenso ausgeblendet wie die Verantwortung der heutigen Gesellschaft, sich mit den Folgen der Shoah auseinanderzusetzen. Im Folgenden werde ich auf das in den Filmen produzierte Geschichtsbild eingehen und wir werden dann anhand einiger Filmausschnitte das Ganze nochmal beispielhaft verdeutlichen. In vielen Shoah-Spielfilmen wird die nationalsozialistische Vernichtungspolitik zum austauschbaren Schrecken. Wenn das Schicksal der ermordeten Jüdinnen und Juden aber nur als letztlich beliebiges Mittel zum Erzeugen von Spannung missbraucht wird, wird dies weder der historischen Einzigartigkeit der Shoah noch der Würde der Opfer gerecht. Dies geschieht zum Beispiel dann, wenn um das Überleben der Protagonistin mitgefiebert wird, wie in einem Actionfilm. Dazu zwei Beispiele. Genau. Ein Beispiel für diese Art des Spannungsaufbaus könnte man in Schindlers Liste zeigen. In diesem Film, viele kennen ihn von euch sicher, weil er als Meisterwerk gefeiert wird und eigentlich als Blockbuster zu verstehen ist, wird die Geschichte von dem Industriellen Oskar Schindler gezeigt, der eben durch seinen Einsatz die Unentbehrlichkeit der bei ihm beschäftigten jüdischen Zwangsarbeiter durchsetzt und damit ihre Ermordung verhindert. Und der Film eignet sich an ziemlich vielen Stellen, wie wir finden, dafür aufzuzeigen, was man eigentlich anders machen muss, wenn man einen Film über die Shoah zeigt. Die größte und unsäglichste Grenzüberschreitung, so finden wir, ist aber in einer Szene zu sehen, wenn eine Beinahe-Vergasung der nach Auschwitz deportierten Juden und Jüdinnen gezeigt wird. Und genau aus diesem Grund haben wir diese Szene hier jetzt nicht vorbereitet, sondern ich werde sie euch einfach beschreiben und wahrscheinlich reicht eure Vorstellungskraft schon aus, damit ihr feststellen könnt, dass hier die Grenzen der Darstellbarkeit überschritten werden und weil er eben ungeachtet des Themas einfach die gängige Spielfilmmittel benutzt. Die Sequenz verläuft folgendermaßen. Die deportierten Frauen bekommen die Haare geschnitten bzw. geschoren. Sie müssen sich ausziehen, werden in einen Raum mit Duschen gebracht. Die Tür wird verriegelt, das Licht erlischt. Wie die ZuschauerInnen wissen auch die Frauen genau, was jetzt kommen muss. Dann aber geht das Licht an. Es strömt doch kein Gas aus den Duschen, sondern Wasser. Warum? Das ist total unklar. Also erklärt wird da gar nichts. Und die Todesangst der Frauen und damit eben auch das Schicksal der Millionen, die tatsächlich vergast wurden, missbraucht Spielberg zur schlichten Erzeugung von Spannung. Am Ende kann sich dann das Publikum erlöst fühlen, weil vermeintlich alles gut gegangen ist. Und so unsäglich diese Szene auch ist, sie findet eine Nachahmung, nämlich in dem Film Die Fälscher, den wir auch in der Broschüre besprochen haben. Darin gibt es eine sehr ähnliche Szene und zwar werden da die Inhaftierten auch in einen Duschraum gebracht und einer dieser Häftlinge fängt dann an zu schreien, er leidet einen Nervenzusammenbruch, weil er eben ahnt, dass nun die Vergasung folgen muss und dann strömt wieder Wasser und kein Gas aus den Düsen. Eine weitere Form der Spannungserzeugung, allerdings mit anderem Ausgang, zeigt ein Ausschnitt aus dem Film Der Junge im gestreiften Pyjama, auch den in unserer Broschüre. Der Protagonist Bruno ist Sohn eines KZ-Kommandanten und er freundet sich mit einem Jungen in einem KZ an, nämlich Schmuel. Und das klingt genauso unwahrscheinlich, wie es ist. Schmuel sitzt während seiner Haft ständig an einem Zaun ohne Bewachung. Schließlich spielt er mit Bruno Ball und Brettspiele durch den Zaun hindurch. Und als Schmuels Vater im Lager dann verschwindet, erklärt sich Bruno bereit, ihm beim Suchen zu helfen. Und dafür graben sie ein Loch unter dem Zaun hindurch, also unter dem KZ-Zaun hindurch. Und dann schlüpft aber Bruno in das KZ, zieht sich ein Pyjama an, nämlich eben einen Häftlingsanzug, den ihm Schmuel mitgebracht hat. Und die beiden werden dann, in der Annahme, dass sie beide Juden sind, zusammen vergast. Die Szene, in der sie vergast werden, haben wir rausgeschnitten, deswegen wirkt es vielleicht ein bisschen holperig, aber die wollten wir euch nicht zumuten. Genau, seht selbst. Achtet vielleicht mal auf Wetter und Musik. Ja, also wie ihr gerade sehen konntet, wird eben durch immer stärker werdenden Regen, durch den Ausbruch eines Gewitters, durch Naturgewalten verdeutlicht, dass hier jetzt gerade das Böse über alle hereinbricht. Die Handlungsabläufe werden immer schneller, die Personen rennen schneller, die Hunde bellen, es ist allgemein Panik angesagt. Und auch durch die Musik wird eben deutlich, dass hier ein ganz dramatisches, auf ein dramatisches Ereignis hingearbeitet wird. Und das alles sind eben Elemente, um in herkömmlichen Filmen herkömmliche Spannung zu erzeugen und absolut, also unseres Erachtens absolut ungeeignet für einen Film, der das Geschehen der Shoah in Bilder fassen will. Ja, und die Austauschbarkeit, die wir hier in Bezug auf Spannungserzeugung gesehen haben, setzt sich auch auf anderer Ebene fort, wenn zum Beispiel die Shoah als Kulisse herhalten muss. So scheinen sich Filme über die Shoah besonders gut dazu zu eignen, Menschen in Extremsituationen zu zeigen und dabei allgemein menschliche Eigenschaften zu beleuchten. Vor dem Hintergrund der Gefahr werden anhand der Figuren Solidarität, Konkurrenz, Leid, Trauer, Mut, Enttäuschung, Tugend und Angst durchgespielt. Die besondere Kulisse des Nationalsozialismus und der Shoah dient dann mitunter nur dazu, der Geschichte zusätzliche Dramatik zu verleihen. Bei dieser Austauschbarkeit des Themas Shoah für den Spielfilm werden demnach Weltanschauungen der Zuschauerinnen eher bestätigt als erschüttert. Zumeist sind es auch hier die klassischen Werte wie Moral, Treue und Mut, die das Überleben sichern. Es wird also die Welt gerettet, die wir zu sehen gewohnt sind. Dabei sind jedoch gerade diese traditionellen Werte in Auschwitz aufgehoben worden. So lautet der Titel von Primo Levis Buch »Ist das ein Mensch?« und bezieht sich auch darauf, was Auschwitz aus den Häftlingen machte. Menschen ohne Moral, denen weite Teile ihres Menschseins abhanden gekommen war. Auschwitz als Zivilisationsbruch, dies können und wollen die Filme oft nicht erfassen. Darüber hinaus wird natürlich vernachlässigt, dass die traditionellen Werte im NS einer Gesellschaft die Kultur und Wertvorstellungen zugunsten der Volksgemeinschaft aufgegeben hat, gesamtgesellschaftlich nicht funktionierten. Dennoch treten in Shoah-Filmen oftmals handlungstragende, gute Nazis auf, die moralisch sauber bleiben und dadurch zum Beispiel das Überleben von anderen ermöglichen. Daraus soll sich dann für die Zuschauerinnen die Botschaft ablesen lassen, dass dunkle Zeiten über die Menschen hereingebrochen seien, ohne ihr Zutun, und dass sie durch moralisches Handeln dennoch das Beste daraus gemacht hätten. Und das wiederum passt dann zu dem bequemen Mythos von der kleinen, unmoralischen Minderheit, die den Rest der deutschen Bevölkerung verführt hätte. Auch dazu ein Beispiel. Genau, eine solche Darstellung findet sich im Film Der Pianist wieder. Der Film handelt von einem polnisch-jüdischen Pianisten und Komponisten, Wladyslaw Spielmann. Und seine Geschichte, die eben überwiegend im Warschauer Ghetto spielt, steht im Mittelpunkt des Filmes. Und die folgende Szene haben wir eben für die Inszenierung des guten Nazis ausgewählt. Da vorgelagert ist, dass Spielmann sich in einem ausgebombten Haus, das Ende des Zweiten Weltkrieges naht und er versteckt sich in einem leerstehenden Haus, wird dann aber von einem Nazi entdeckt und der fordert ihn auf, Klavier zu spielen, und während dieses Klavierspiels entdeckt er im Prinzip sein gutes Gewissen. Also diese Szene des Zusammentreffens des Wehrmachtsoffiziers Wilhelm Hosenfeld mit Spielmann ist insofern hochproblematisch, als dass sie als Begegnung zwischen zwei Menschen in einer Extremsituation präsentiert wird. Beinahe scheinen der verfolgte Pianist und der deutsche Offizier vor der gleichen Aufgabe zu stehen, nämlich als Opfer eines übermächtigen Krieges vor einer ungewissen Zukunft zu stehen. Der gute Deutsche ermöglicht dabei exemplarisch einem Juden das Überleben und einem deutschen Publikum somit die Möglichkeit zur Entlastung. Der Offizier wird als aus dem Nichts auftauchender Retter dargestellt. Ohne ihn hätte der ausgehungerte Spielmann nicht überlebt. Dazu muss man sagen, dass Hosenfeld eine reale Figur ist. Er hat tatsächlich zahlreichen Verfolgten das Leben gerettet. Und es wäre aber unseres Erachtens unbedingte Aufgabe des Filmes gewesen, ihn stärker als Einzelfall herauszustellen und eben seine zwiespältige Rolle als Wehrmachtsoffizier einerseits und Retter von wenigen andererseits herauszustellen. Was viele Filme vermeintlich im Gegensatz zu anderen Medien am besten beherrschen, ist die authentische Darstellung, wozu sie schließlich oft auch auf reale Personen und Autobiografien zurückgreifen, wie auch eben bei Der Pianist. Damit einher geht dann aber auch immer der Anspruch, neutral und objektiv zu zeigen, wie es wirklich war. Das geschieht durch eingeflochtene Archivbilder etwa oder Interviews mit Zeitzeuginnen, durch ein Drehen in Schwarz-Weiß oder auch den Hinweis nach einer wahren Begebenheit, wie das dann im Vorspann oder auf dem Kinoplakat zu finden ist. Das soll den besonders ernsten und achtbaren Anspruch des Films untermauern. Jeder Verdacht, die Shoah könne in den kommenden 90 bis 180 Minuten trivialisiert oder verharmlost oder etwa falsch dargestellt werden, soll somit abgewiesen werden. Tatsächlich aber wird etwas verschleiert. Wie bereits dargelegt, gibt es eine riesige Kluft zwischen der unvorstellbaren Erfahrung der Shoah und ihrer fiktionalen Darstellung in Literatur, Filmen oder Bildern. Doch das Etikett wahr setzt sich schnell bei den Zuschauerinnen fest, sodass sie unbewusst von einem Einblick in echte Tatsachen ausgehen. Und auch dafür haben wir euch einen Videoschnipsel mitgebracht, diesmal tatsächlich zu sehen aus Schindlers Liste. Es ist dabei die Schlussszene, an die ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, in der die sogenannten Schindlerjuden nach jüdischem Brauch Steine auf das Grab von Schindler legen. Und in dieser Szene wird eben deutlich, dass Spielberg ein großes Interesse daran hat, eben eine wahre Begebenheit aufzuzeigen. Und die Szene beginnt da, als Deutschland befreit scheint und die ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter von Schindler ohne Arbeit und ohne Schindler dastehen und sich gemeinsam auf den Weg in den nächsten Ort machen. In diesen Szenen, wie er gerade gesehen hat, geht die Spielfilmdarstellung über in eine Dokumentation. Der Film wechselt von Schwarz-Weiß, wie bereits erwähnt, eben als Mittel, um sich historischen Aufnahmen zu nähern, über in eine bunte Darstellung. Er blendet von den Schauspielern und Schauspielerinnen über und zeigt nun die tatsächlichen Überlebenden heute. Und gemeinsam gehen die dann Hand in Hand mit den Schauspielerinnen, von denen sie gespielt wurden, zu Schindlers Grab, um da eben die Steine abzulegen. Suggeriert werden soll hier, dass es sich alles genau so abgespielt hat, wie Spielberg es inszeniert. Beglaubigt wird dies dann mit der höchsten Autorität, nämlich mit den Überlebenden selbst, um eben nochmal zu sagen, seht her, das ist authentisch, so wie er es dargestellt hat und wir bezeugen es. Dass sich Spielberg nicht nur an historische Fakten gehalten hat, ob die ehemaligen Zwangsarbeiterinnen mit den Film schon kannten, als das gedreht wurde, ob es Diskussionen gab oder sie auch damit nicht einverstanden waren, das alles zeigt der Film nicht. Insgesamt, wie auch bei Schindlers Liste, lässt sich in vielen der Filme so etwas wie ein aufklärerischer Impetus ausmachen, der mit der Darstellung des Schreckens und dem Anspruch, über die NS-Zeit zu informieren, einhergeht. Dieser Impetus wird durch die erzählerischen und filmischen Mittel tatsächlich jedoch allzu oft ins Gegenteil verkehrt. Wenn etwa Antisemitismus und Nazi-Herrschaft verdinglich dargestellt werden, kann kein klares Bewusstsein des Zusammenhangs erzeugt werden. Und je mehr Bilder von der Shoah produziert werden und sich überlagern, desto beliebiger werden sie auch, insbesondere bei Darstellungen krasser Gewaltausübung bis hin zur Ermordung in der Gaskammer, droht eine Abstumpfung der ZuschauerInnen bis hin zur Gleichgültigkeit. Es bleibt also zu fragen, wie sich die Filme überhaupt anschauen lassen. Welchen emanzipatorischen Gehalt können diese Filme über die Shoah überhaupt haben? Spielfilme über die Shoah zu drehen ist immer problematisch, doch es gilt, sich mit der Shoah auf verschiedenen Ebenen auseinanderzusetzen. Vielleicht werden diese Filme in diesem Zusammenhang immer wichtiger, da immer weniger Menschen persönlich von der Verfolgung durch NS-Deutschland erzählen können. Vielleicht kann, trotz aller Schwierigkeiten und Bedenken, auch ein Spielfilm Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung sein. Und vielleicht kann gerade die Kritik an jenen Spielfilmen dazu beitragen, tatsächlich an die Shoah zu erinnern. Oder, um es nochmal mit Clausen zu sagen, jeder, der über Auschwitz nachdenken will, braucht wahrnehmbare Erinnerungsspuren, die er wieder in Nachdenken verwandeln kann. Die Beiträge, unsere Beiträge dürften hoffentlich gezeigt haben, dass es eine Menge Probleme gibt, wenn man Spielfilme über die Shoah dreht. Gleichwohl wollten wir doch dem Eindruck vorbeugen, dass unsere Broschüre jetzt lediglich daraus besteht, alle Filme, die wir gesehen haben und besprechen, in Bausch und Bogen zu verdammen. Das Ganze ist schon differenzierter und wir sagen nicht bei allem, das geht gar nicht. Wir finden bei allem was, was wir kritisieren. Und bei manchen Filmen, wie zum Beispiel dem jungen bestraften Pyjama, finden wir, glaube ich, nichts, was irgendwie geht. Aber das ist auch also in der Form tatsächlich eine Ausnahme, in der dieser Schlechtigkeit. Insgesamt finden wir, dass Spielfilme durchaus, also wenn man sich diese ganzen Probleme bewusst sind, durchaus den Zugang eben zu diesem schwierigen und schrecklichen Thema der Shoah erleichtern können, sozusagen als Türöffner fungieren können, damit man überhaupt erstmal einen Zugang bekommt. Entscheidend aber ist, finden wir, dass die Beschäftigung eben da nicht stehen bleiben darf beim Konsum bewegter Bilder. Denn man braucht schon ein gewisses Vorwissen, um die Handlung einordnen zu können, weil so viel wird meistens nicht erklärt. Und für eine richtige Auseinandersetzung mit dem Thema ist das Medium Film oder Spielfilm einfach zu begrenzt. Sind abgeschlossene Erzählungen und legen damit nahe, dass man beim Abspann alles erfahren hat, was es zu erfahren gibt, was natürlich ein Zerrbild wäre. Wir wissen, dass das ein hoher Anspruch ist, den wir jetzt formulieren, aber wir meinen und sind überzeugt davon, dass für eine tiefergehende Beschäftigung mit der Shoah oder eine tiefergehende Beschäftigung mit der Shoah oder eine Diskussion über das unvorstellbare Geschehen, über die Ursachen und die Hintergründe, das kann kein Film ersetzen. Dafür gibt es andere, bessere Wege von Gesprächen mit noch jedenfalls mit Zeitzeuginnen, Zeitzeugen, Besuche von Gedenkstätten, Seminare, Workshops, Antifa-Sommercamps, Bücher, whatever. Aber ein Film als solcher kann da allenfalls immer nur der Einstieg sein. Denn ein so komplexes Geschehen wie das antisemitische Vernichtungsprojekt des nationalsozialistischen Deutschlands braucht auf jeden Fall immer mehr Auseinandersetzung als eine Spielfilmlänge. Damit sind wir schon fast am Ende, außer dass wir noch eine Frage, die wir selber uns immer wieder gestellt haben und nicht beantworten konnten, jedenfalls nicht, dass wir damit zufrieden gewesen wären, auch einfach in die Runde zu geben, nämlich die Frage, wie eigentlich, also ob es überhaupt denkbar sein kann, dass man einen Spielfilm um die Shoah gibt, der tatsächlich zu einer kritischen Auseinandersetzung beiträgt, der sich kritisch interveniert in geschichtspolitische Feld, in geschichtsverdreherische Bilder der Vergangenheit, der ja tatsächlich mehr ist als das, was kommerzielle Filme bislang zu dem Thema beitragen können. Oder ob das, wie gesagt, überhaupt gar nicht geht. Da haben wir keine erschöpfende Antwort gefunden und sind für Diskussionen dankbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war ein Mitschnitt aus der Mediathek des Online-Stadtmagazins Monsters of Göttingen. Weitere Informationen im Internet unter monsters.blogsport.de.